Musikalische Begriffe. Die Komposition. Man sollte meinen, was eine Komposition ist, lässt sich ganz einfach erklären. Eine Komposition ist ein Musikstück. Fertig. Aber ist jedes Musikstück eine Komposition? Doch wohl nicht. Es gibt ja noch Bearbeitungen, Instrumentierungen und Arrangements. Und was heißt schon Musikstück? Ist das etwa ein Musikstück? Ich würde sagen, das langt nicht. Und somit stehen wir wieder am Anfang unserer Frage. Aber schließlich gibt es ja Komponisten, die es genau wissen müssten. Und so haben wir einfach eine Komposition bei einem Komponisten bestellt. Und wir waren gespannt, was dabei herauskommen würde. Das heißt, genau genommen haben wir gleich bei zwei Komponisten eine Komposition in Auftrag gegeben. Aber wie das so ist, wenn man etwas bestellt, muss man genaue Maße angeben. So auch hier. Denn sonst hätte uns der eine Komponist womöglich ein Stück von 2 Stunden Dauer geliefert und der andere eins für Blockflöte und Basstuba. Wir einigten uns also auf eine Länge von etwa 40 Sekunden. Und nicht etwa für ein großes Orchester, sondern für 4 Instrumente. Für Flöte, Klarinette, Fagott und Violoncello. Und noch etwas. Das Stück sollte so etwas wie ein Signal sein, ein Auftakt für diese Sendung. Es sollte sich auf die Kennmusik unseres Schulfunkprogramms beziehen, also auf die Melodie des Liedes, das der Papageno in Mozarts Oper Die Zauberflöte singt. Das also waren die Bedingungen. Und hier nun ist die erste Komposition. Der Komponist ist Hans Christian von Dadelsen. Wie die andere Komposition ausgefallen ist? Bitte schön. Der Komponist dieses Stückes ist Wolfgang von Schweinitz. 2-mal dieselbe Aufgabe und 2 ganz verschiedene Lösungen. Und das ist schon ein wesentliches Kennzeichen einer Komposition. Sie ist etwas ganz Eigenständiges. Eine Komposition gibt es nur 1-mal. Unsere beiden Kompositionen sind auch eigenständig im Hinblick auf die Melodie von Mozart. Hören wir, was Herr von Dadelsen zu seiner Komposition zu sagen hat. In der Arie des Papageno reizte mich der Pfiff besonders, denn er ragt ein bisschen heraus und er ist auch gut zu merken. Ich habe mir diese 5 Töne der Piccolo-Flöte für die ganze Komposition zugrunde gelegt. Wie kann man aber ein Stück, ein kurzes Stück von einer Dreiviertelminute mit nur 5 Tönen schreiben? Ja, heutzutage liegt einem Stück nicht mehr eine Melodie, die sich irgendwie entwickelt, weitergeht und wiederholt wird zugrunde, sondern ein Tonmaterial. Material, das ist vielleicht ein etwas materialistisches Wort, aber es muss in der Musik nicht deswegen materialistisch sein. Das ist dieses kleine Motiv wie ein Kaugummi, den man eben auseinanderziehen kann, zusammenkneten. Und so ist das Motiv mal sehr langsam, mal sehr schnell. Und die verschiedenen Instrumente, 4 Instrumente, spielen es in Rhythmen übereinander und nebeneinander, die manchmal nur ein ganz klein bisschen voneinander abweichen. So ist zum Beispiel die Tonlänge mal 4/5, 3/5 oder 3/4 und ähnliche komplizierte Brüche, die ich übereinander stelle, wodurch das Ganze ein bisschen verzerrt oder zersplittert wird. Aber es ist doch immer noch der Papageno-Pfiff gut zu erkennen. Selbst am Schluss ist der Pfiff zu erkennen, nur dass die Töne abwärts gehen. Aber es sind keine Halbtöne oder Ganztöne, sondern Vierteltöne. Der Pfiff ist zusammengeknautscht, als ob ein Bulldogger draufgefahren wäre. Und die Spieler atmen etwas auf, nachdem sie vorher sich anstrengen mussten. Und dieses Seufzen hört man ein bisschen. Erinnern wir uns? Das war das Ergebnis. Und der Komponist des anderen Stückes, Herr von Schweinitz, äußert sich über seine Komposition so. Ausgegangen bin ich von 2 Ideen bei der Komposition. Die erste war, dass ich als Tonmaterial für mein Stück die gesamte Melodie in der Papageno-Arie bei Mozart verwenden wollte. Und die zweite Idee war, dass das Stück eine Art Cluster-Komposition werden sollte. Möchte ich schnell erklären, was der Begriff Cluster bedeutet. Es ist ein Begriff, der in der modernen Musik eine sehr große Rolle spielt. Er kommt aus dem Englischen, wird vorne mit C-L-U geschrieben und bedeutet so viel wie Tontraube. Das heißt, ein Zusammenklang von verschiedenen Tönen, die benachbart sind. Hier entstand jetzt das Problem für mich, wie ich aus der Melodie der Papageno-Arie eine Cluster-Komposition machen kann. Das habe ich dadurch erreicht, dass ich erstens die Melodie auf verschiedene Instrumente verteilt habe, und zwar so, dass jedes Instrument immer jeden zweiten Ton spielt. Da die Melodie bei Mozart im Wesentlichen aus kleinen Tonschritten, also Sekundschritten, besteht, entsteht automatisch durch diese Verteilung der Melodie auf verschiedene Instrumente die erwünschte Clusterwirkung. Das zweite wäre, dass ich neben der Melodie von Mozart gleichzeitig deren Umkehrung oder Spiegelung ablaufen lasse. Und zwar ist diese Spiegelung in eine vollkommen andere Tonart gesetzt. Die Mozart-Melodie steht in G-Dur, diese Spiegelung steht in B-Moll, das ist so ungefähr die entfernteste Tonart, die es gibt. Und zwar in dieser Tonart B-Moll sind all die Töne, die der Tonart G-Dur fehlen, von den 12 Tönen, die es überhaupt gibt. Außerdem wird die Clusterwirkung, die erwünscht war, verstärkt dadurch, dass alle 4 Instrumente und die beiden Formen, die Grundgestalt in G-Dur und die Spiegelung in B-Moll, gespielt werden in etwa der gleichen Tonhöhe. Das heißt, in dem gleichen Tonraum, sagt man in der modernen Musik als Fachwort dazu. Das hat zur Folge, dass die 4 Instrumente und die 2 gleichzeitig gespielten Melodien vollkommen ineinander verschmelzen und man keine Einzelmelodien mehr heraushören kann. Also auch hier ist aus der Mozart-Melodie etwas völlig Neues, etwas ganz Eigenständiges geworden. Thank you. Jeder Komponist hat also eine eigene Lösung gefunden. Merken wir uns? Eine Komposition ist bedingt durch die Persönlichkeit des Komponisten, durch seinen persönlichen Stil. Aber nicht nur das. Sie ist auch abhängig von der Zeit ihrer Entstehung. Denn jede Zeit hat ihren eigenen Stil, ihr eigenes Klangbild. Wie man in der Baukunst von einem gotischen, einem barocken oder einem klassischen Stil spricht, so auch in der Musik. Für die verschiedenen Zeitstile will ich einige Beispiele vorführen. Und ich meine, dass sich dazu am besten Kompositionen eignen, denen derselbe Text zugrunde liegt. Dann haben wir nämlich einen Vergleichsmaßstab. Ein solcher Text, der durch die Jahrhunderte hindurch immer wieder vertont worden ist, ist die kirchliche Messe. Eine Messe fängt an mit den Worten Kyrie eleison, auf Deutsch Herr, erbarme dich. Guillaume Dufay, ein Komponist der gotischen Zeit, er lebte im 15. Jahrhundert, vertonte den Text in enger Bindung an den Kirchengesang so. In der Renaissance, also 100 Jahre später, bemühten sich die Komponisten um einen sehr ausgeglichenen und ebenmäßigen Klang. Weit ausschwingende Melodien fügen sich in harmonischer Weise zusammen. Der römische Komponist Giovanni Palestrina entwickelte diesen Stil zu höchster Vollendung. In der Barockzeit diente die Musik dazu, dem Text besonderen Nachdruck zu verleihen und möglichst prachtvoll darzustellen. Bachs große Messe in H-Moll beginnt mit einem dreimaligen Ausruf. In unserem Jahrhundert entwickelt sich die Dissonanz zu einem besonderen Ausdrucksmittel. Dafür als Beispiel der Anfang einer Messe von Igor Strawinsky. Diese Komposition entstand im Jahre 1948. Durch den durchbrochenen Chorklang und die begleitenden Blasinstrumente klingt die Messe recht fremdartig und wenig festlich. Ganz andere Klänge sind erforderlich, wenn die Messe zu einem religiösen Theaterstück ausgestattet wird, wie es der amerikanische Dirigent und Komponist Leonard Bernstein getan hat. In der Regieanweisung heißt es, die Stimmen gipfeln in äußerster Verzweiflung. Auf dem Höhepunkt wird plötzlich ein junger Mann im Lichte des Scheinwerfers sichtbar, der Zelebrant, etwa 25 Jahre alt. Er trägt blaue Jeans und ein einfaches Hemd. Mit einem Forte-Akkord auf seiner Gitarre lässt er den Klang verstummen. Musik. Make it up as you go along. Lauda, laude. Sing like you like to sing. God loves all simple things. So also steht jede Komposition in ihrer Zeit. Und sie ist abhängig von ihrer Bestimmung. Die Messe von Stravinsky und die von Bernstein zeigen das ganz deutlich. Kompositionen fallen nicht vom Himmel, sie sind von Menschen für Menschen gemacht. Fassen wir noch einmal zusammen. Jede Komposition ist von Umständen abhängig. Von der Persönlichkeit des Komponisten, von der geschichtlichen Stellung und von ihrem Zweck. Habe ich noch was vergessen? Ja, sie ist auch abhängig vom Kulturkreis, dem der Komponist angehört. In China zum Beispiel komponiert und musiziert man ganz anders als in Europa. Und noch anders würde es in Indien, Japan oder im Vorderen Orient klingen. Jedes Land hat seine eigene Musiktradition, seine eigene Notenschrift und eigene Methoden des Musizierens. Auch davon ist der Komponist abhängig. Ich sagte schon, eine Komposition soll etwas Eigenständiges sein. Sie ist, so kann man sagen, ein Dokument. Und Dokumente werden bekanntlich aufgeschrieben. Dazu dient die Notenschrift. Daneben kommt es aber auch vor, dass Kompositionen mündlich überliefert werden, Volkslieder zum Beispiel. Von Volksliedern weiß man oft nicht einmal den Namen des Komponisten. Und trotzdem, wer wollte das abstreiten, ist auch ein Volkslied eine Komposition. Viele Völker kennen überhaupt keine Notenschrift. Bei ihnen werden Musikstücke nur mündlich überliefert. Und so kommt es dann vor, dass der Sänger gelegentlich zu Beginn seiner Darbietung umständlich erklärt, von wem er das Lied überliefert bekommen hat, wie zum Beispiel dieser Sänger aus Zentralafrika. Dieses Lied, so verkündet der Sänger, kommt vom Vater des Großvaters, der es meinem Vater beigebracht hat, der es wiederum mir beigebracht hat. So ist die Herkunft genau verbürgt und dokumentiert. Denn bei allen Unterschieden des Kulturkreises, der Zeit, der Bestimmung und des persönlichen Stils, eine Komposition ist immer etwas Einmaliges. Mamula ke matui nyazuma ibanda balanya.